Wir haben eben schon ein bisschen drüber philosophiert, ob Gustav Landauer Red Maruth eventuell schon in Düsseldorf kennengelernt hat. Aber ich habe Peter schon eben erzählt, also da habe ich bisher noch keine Belege zugefunden. Aber ganz unmöglich wäre es nicht. Weil Landauer, der hat ja viel mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus zu tun. Bevor ich jetzt hier loslege, würde ich gerne mit euch ein bisschen verhandeln, was ich euch erzähle. Weil ich habe jetzt in den verschiedenen Vorträgen, die ich gemacht habe, festgestellt, dass es so unterschiedliche Erwartungshaltungen gab. Und auch durchaus sehr unterschiedliche Ebenen vom Wissen über Beethoven. Und insofern würde ich euch gerne mal fragen, wer hat denn bisher was von Beethoven gelesen? Könnt ihr einfach mal so Füllchen heben? Okay, also ihr habt noch nichts gelesen von ihm. Okay, und dementsprechend wisst ihr wahrscheinlich also auch wenig über die Person Beethoven. Es ist ja so, dass öffentlich meistens die Person Beethoven behandelt wird, weil Beethoven das sogenannte größte literarische Geheimnis des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Er hatte eine ganze Reihe von Pseudonymen und kein Mensch wusste, wer er war. Und es geisterte auch so eine Geschichte durch die Gegend, dass ein Preis auf die Aufdeckung seiner Identität ausgesetzt war, sei. Das ist aber eine Ente gewesen, die sein mexikanischer Verleger in die Welt gesetzt hat, so als Werbegag, um das Interesse an der Person zu steigern. Und das hat sich aber für Traven persönlich zum großen Teil auch sehr negativ ausgewirkt, weil er quasi bis zum Ende seines Lebens von irgendwelchen Sensationsjournalisten wie Heidemann und anderen mexikanischen Journalisten mehr oder weniger gejagt worden ist wegen seiner Identität und die auch teilweise aufgedeckt worden ist, aber ohne es jetzt genau beweisen zu können, dass er tatsächlich zum Beispiel Red Maruth war. Ich bin seit 2017 Vorsitzender der Internationalen Beethoven-Gesellschaft. Die Internationale Beethoven-Gesellschaft ist tatsächlich international. Wir haben tatsächlich einige Mitglieder im Ausland. Allerdings durch den Tod von meinem Vorgänger 2017, der ist leider an Krebs gestorben, das war der Dr. Christoph Lustzuweit, der über Traven promoviert hatte, ist das ganze Archiv verloren gegangen und auch die Mitgliederkartei. Und wir sind also in einem Neuaufbau der Travengesellschaft begriffen. Wir haben jetzt den 50. Todestag von Beethoven gehabt, am 26. März diesen Jahres. Und anlässlich dieses 50. Todestages hatte ich mit dem Christoph zusammen geplant, dass wir eine große Veranstaltungsreihe machen, die wir BT50 genannt haben. Und die 50, Pi mal Daumen, 50 Veranstaltungen beinhalten sollte. Ich glaube, wenn wir jetzt die ganzen Filmaufführungen zusammenzählen und die Veranstaltungen, die bisher gelaufen sind, dürften wir mittlerweile schon so auf ungefähr 30 sein. Und wir haben noch einige Veranstaltungen in der Pipeline in Düsseldorf, Leipzig, Chemnitz, Suhl, München und anderen Orten. Ich spekuliere auch noch ein bisschen auf Danzig. Ich bin gerade in Berlin mit dem Club der polnischen Versager in Verhandlung. Das ist ein ganz netter alternativer Club im Schokoladen. Und im Haus, das heißt Schokoladen, das war ein besetztes Haus, ist von der Schweizer Stiftung gerettet worden vor der Spekulation. Und das hat den Hintergrund, dass Beethoven bzw. Red Maruth auch ein Engagement als Schauspieler in Danzig gehabt hat. Und er ist 1907 erstmalig unter dem Namen Red Maruth hier im Ruhrgebiet in Essen aufgetaucht, als Schauspieler an der Bühne in Essen. Und von daher hat er verschiedene Engagements gehabt und ist durch viele Orte Deutschlands getingelt, vor allen Dingen im Osten mit verschiedenen Theatertruppen. Er hat auch eine Zeit lang in Berlin gewohnt. Das Haus, wo er drin gewohnt hat, existiert nicht mehr. Das am Prenzlauer Berg, direkt am Weinbergspark, wer sich in Berlin ein bisschen auskennt. Und in Danzig hat er dann also ein festes Engagement an der Bühne gehabt und hat Elfriede Zielke da kennengelernt, eine Schauspielerin, und mit der auch ein Kind gezeugt, Irene Zielke, die dann in der DDR gelebt hat als kleine Schauspielerin und auch später mal ihren Vater angeschrieben hat, der allerdings seine Anonymität der Tochter vorgezogen hat, er hat sich der Tochter gegenüber verleugnet. Das war also diese Irene Zielke. Und von Danzig aus ist Red Maruth dann an das Düsseldorfer Schauspielhaus gegangen. Er hat sich da merkwürdigerweise beworben mit ungefähr den Worten, dass er unbedingt am Düsseldorfer Schauspielhaus, was ja ein renommiertes Haus gewesen ist damals, unbedingt ein Engagement wollte und dass es ihm nicht darauf ankäme, da besonderes Geld für zu kriegen, sondern dass es ihm hauptsächlich darauf ankäme, das Engagement zu bekommen. Was ja schon mal irgendwie merkwürdig ist für einen kleinen Schauspieler, der eigentlich kein Geld in der Tasche haben kann. Und er ist eine ganze Zeit in Düsseldorf gewesen, nämlich bis 1915, und hat sich da aber nicht in besonderen Rollen hervorgetan, sondern hat eigentlich immer so Nebenrollen gespielt oder fast, muss man sagen, Komparsenrollen. Aber die wirklich wichtige Rolle, die er da gehabt hat, er hat einige Korrespondenz für die Geschäftsleitung des Düsseldorfer Schauspielhauses, da war Louis Dumont und der Mann, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Lindemann, ja. Die waren einigermaßen berühmte, bekannte Theaterreformer. Und die hatten große Pläne mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus. Die wollten nämlich eine Theaterakademie da eröffnen. Und zum Zwecke der Unterstützung dieser Theaterakademie hat der Red Maruth mit vielen berühmten Persönlichkeiten des damaligen Lebens Korrespondenzen geführt. Und die sind teilweise im Düsseldorfer Theatermuseum noch erhalten. Was nicht erhalten ist, ist seine Schauspielakte. Die hat nämlich dieser Gerd Heidemann geklaut. Und die ist auf dem Wege des Verkaufs der ganzen Beethoven-Sammlung, die Heidemann angelegt hat, jetzt in den USA an einer Universität, also immerhin zugänglich, bloß ein bisschen weit von hier. Ne? Und dann soll der Professor Recknagel also auch noch ein paar Sachen mitgenommen haben, worüber sich der Direktor vom Düsseldorfer Theatermuseum bitter bei mir beschwert hat, ne, dass die Sachen ja eigentlich zurückkommen müssten. Aber wie gesagt, also ich war jetzt 2.500 Kilometer mit der Tochter von Beethoven, genauer gesagt der Stieftochter, der jüngeren Stieftochter, hat nämlich zwei, mit der jüngeren Stieftochter und ihrem Mann in Deutschland unterwegs. Und unter anderem sind wir auch hier in Düsseldorf gewesen und im Theatermuseum waren die beiden dann auch und konnten diese Briefe in den Augenschein nehmen. Von Düsseldorf aus hat sich Red Maruth nach Frankfurt am Main abgemeldet und ist aber nicht nach Frankfurt am Main gegangen, sondern mit der Schauspielschülerin Irene Mermet, die aus Köln stammte, nach München gegangen. München kannte er schon durch einen dreimonatigen Aufenthalt, den er da gehabt hat, weil die Düsseldorfer und die Münchner Bühne fusionieren wollten. Die wollten wohl Aufführungen gegenseitig austauschen, nehme ich an. Und dadurch kannte er sich in München schon etwas aus. Was mit euch? Ja. Oder rein mit euch, eins von beiden. Ja, und ganz merkwürdigerweise ist er aus dem Schauspieler Red Maruth in München nicht wieder ein Schauspieler geworden. Er hat, jedenfalls gibt es da keine Belege drüber, nicht mehr als Schauspieler da gearbeitet, sondern er hat sich da als Schriftsteller betätigt und später auch als Publizist. Er hat schon in der Zeit, wo er in Düsseldorf gewesen ist und vermutlich auch, wo er an anderen Bühnen war, Kurzgeschichten geschrieben und wie wir heute wissen, auch zwei Romane. Die zwei Romane, die sind inzwischen in England veröffentlicht worden von einem kleinen Verlag. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Das ist ein Kölner Professor, der die veröffentlicht hat, aber nur eine Auflage von 50 Stück. Ich habe selber keins davon mehr in die Hand gekriegt. Und die sind immerhin so für die Traven Literaturforschung von einiger Interessanz, wenn man sich dann inhaltlich diese beiden Romane anguckt. Ja, und mit diesen Kurzgeschichten, die er geschrieben hat und die nicht wirklich gut waren, aber auch nicht wirklich schlecht, die waren so einigermaßen mittelmäßig, ich werde euch gleich mal ein Beispiel davon vorlesen, war er gar nicht so erfolglos. Er hat in Zeitschriften wie Westermanns Monatshefte zum Beispiel veröffentlicht, was ja recht renommiert gewesen ist. Ne? Und er hat also mittelmäßigen literarischen Erfolg gehabt und hat versucht, daran in München anzuknüpfen. Und seine Freundin Irene Mermet, die hat einen Verlag aufgemacht in München. Die wohnt in der Herzogstraße und er wohnt eine Straße weiter in der Clemensstraße 84. Und in diesem Verlag Irene Mermet hat er dann seinen ersten Roman rausgebracht. Briefe an das Fräulein von S. Das ist ein antimilitaristischer Roman ist. Da geht darum, dass ein Soldat sich in eine junge Adlige verliebt hat und die ihn in einer missverständlichen Situation erwischt hat, oder wie auch immer man das ausdrücken will. Und es für ihn unmöglich war, diese Situation zu klären. Und dann ist er in den Krieg gezogen und hat den Tod gesucht. Und in dem Roman, da geht es halt darum, dass jemand den Tod suchen kann und Held werden kann, ohne dass er irgendein militärisches Anliegen dabei hat. Ne? Sondern er hat einfach bis den Tod gesucht, ne? Und damit er diese Geschichte für sich beendet, ein für alle Male. Ne? Und schreibt an dieses Fräulein von S. diesen Brief, der dann in Romanform vorliegt. Das ist kein großer Knaller geworden. Ein größerer Knaller ist dann schon hier der Ziegelbrenner geworden. Das war die Zeitschrift, die er in München rausgegeben hat. Eine individualanarchistische Zeitschrift mit recht radikalen Artikeln und Statements drin, wo sich alle Welt gefragt hat, wie kann der Mann das geschafft haben, 1917, mitten im Ersten Weltkrieg, das Ding an der Zensur vorbeizubringen und zu veröffentlichen. Und dann hat es also verschiedene Spekulationen darüber gegeben, ob es da vielleicht irgendjemand gibt, der seine schützende Hand über ihn hält. Aber da ist bis zum heutigen Tage eigentlich nichts Relevantes drüber rausgekommen. ...1918 kam es dann in München zur Revolution. Zwei Tage früher als in Berlin. Also der Freistaat Bayern ist die erste Republik auf deutschem Boden gewesen. Und Red Marut hat sich da gleich mit ins Getümmel gestürzt, hat natürlich seinen Ziegelbrenner weiter rausgegeben und ist dann Pressebeauftragter der Zweiten Münchner Räterepublik geworden und Vorsitzender des Ausschusses für ein Revolutionstribunal. Ne? Revolutionstribunal, denkt ja jeder gleich, oh, französische Revolution, Kopf ab, Guillotine aufbauen und so weiter. Es war vielleicht auch der Sinn der Sache, das Ding so zu nennen, um das Bürgertum irgendwie so in Schrecken zu versetzen oder in Schreckstarre zu versetzen. Ne? Aber wenn man das heute wissenschaftlich betrachtet und sich die Urteile anguckt, die damals von diesen revolutionären Gerichten gesprochen worden sind, waren die ausgesprochen milde, es hat kein einziges Todesurteil gegeben. Also alles andere als ein schreckenerregendes Revolutionstribunal. Und was die Presse betrifft, da hat Dr. Günter Gerstenberg aus München einen sehr guten Vortrag gehalten am 2. Mai über die Gräuel- und Lügenpresse die 1918, 19 direkt also anknüpfend im Grunde genommen an die Gräuelpresse aus dem Krieg, Gräuel- und Lügenpresse aus dem Krieg, wie die gearbeitet hat und was für eine üble antisemitische und fremdenfeindliche Hetze und Hetze gegen die Revolutionäre darin vorhanden gewesen ist. Eisner, der erste Ministerpräsident von Bayern, der hat darauf bestanden, dass die Presse vollkommen frei sein muss. Und vermutlich deswegen hat er es auch mit seinem Leben bezahlt. Er ist dann von einem rechten Offizier, von Leutnant Arco Valley erschossen worden, Graf Arco Valley, der in der antisemitischen Thule-Gesellschaft gewesen ist und der absurderweise also eine jüdische Mutter hatte. Und er wollte sich wohl gegenüber diesen Thule-Leuten als besonders deutsch und als besonders nationalbewusst präsentieren und hat den Eisner erschossen. Nach dieser Erschießung vom Eisner kam es dann zur zweiten Revolution und da ist auch ein bisschen Blut geflossen. Also ein SPD-Abgeordneter, ein sehr rechter SPD-Abgeordneter, der Abgeordnete Auer, der ist angeschossen worden, schwer verletzt worden. Und bei dieser Schießerei da im Parlament hat es, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ein oder zwei weitere Tote noch gegeben. Und es hatte aber kein großes Gemetzel stattgefunden, sondern es ist eigentlich auch relativ friedlich abgelaufen. Man hat sich wieder zusammengesetzt, also sogar die Mehrheits-SPD mit der U-SPD und so weiter. Und die Mehrheits-SPD hat verkünden lassen, also dass sie sich auch an der Räterepublik beteiligen würde. Hat sich dann aber klammheimlich aus dem Staub gemacht nach Bamberg und hat eine eigene Gegenregierung gegründet. Und diese Gegenregierung, die hat mit Berlin, mit Ebert und Noske und diesen bekannten Leuten korrespondiert und hat sie aufgefordert, Reichstruppen zu schicken, um die Münchner Räterepublik niederwerfen zu lassen. Ich habe eine ganz gute Frage, weil ich habe nämlich das letzte Mal ein paar Mal bei Spiegel TV oder so, da kam nur ganz kurz auf das Thema und da hieß es dann, dass diese ganzen Revolutionäre so eine Art stalinistisches Regime in Deutschland irgendwie errichten wollten und daraufhin dann der Moste und so weiter das niedergeschlagen haben, was ich natürlich für Blödsinn halte. Ja, es ist auch Quatsch. Ja, also, aber da sieht man wieder, was für einen zu einem Falle sind ja jetzt so recht. Das letzte Wort ist halt heutzutage auch wieder so eine Sache. Ne? Aber ja. Das sieht man halt auch mal wieder. Das ist irgendwie. Ja, also es sind. Diese stalinistischen, also Stalinisten kann man ja gar nicht sagen, weil zu der Zeit gab es Stalin ja noch gar nicht. Ja, also dabei, das ist ja das Paradox. Ja, bolschewistisch kann man sagen. Man kann sagen, Moskau höher. Diese Leute gab es und die sind auch tatsächlich dahin geschickt worden als Funktionäre, um da ihre Chefin ins Trockene zu bringen, die Leute zu agitieren und zu organisieren. Aber in München, das ist eine ganz große Gemengelage da gewesen. Es hat ja ungefähr eine Woche lang, man kann sagen, eine mehr oder weniger anarchistische Räterepublik gegeben, an der Gustav Landauer, Erich Mühsam, Ernst Toller und weitere Leute beteiligt gewesen sind. Und diese Räterepublik, die ist dann aber aus dem Kurs geworfen worden, weil die Mehrheits-SPD-treuen republikanischen Soldaten da einen Putsch veranstaltet haben gegen die Räterepublik, einen bewaffneten Putsch, mehrere Führer, unter anderem Erich Mühsam, verhaftet haben und sich im Hauptbahnhof verbarrikadiert haben, um den Hauptbahnhof zu sichern als Brückenkopf für die weiter ankommenden Truppen. Ja, und dann hat es allerdings eine große Schießerei gegeben, weil sich spontan die Arbeiter bewaffnet und organisiert haben und die Soldatenräte und die sich mit der Räterepublik solidarisiert haben und den Bahnhof angegriffen haben und unter einigen Verlusten den Bahnhof wieder freigekämpft haben und die SPD-Truppen, die sind dann Richtung Bamberg abgedampft, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Das hat dann aber wiederum dazu geführt, dass also die Funktionsfähigkeit dieser Zweiten Räterepublik schwer beeinträchtigt gewesen ist und einiges Chaos in der Stadt herrschte. Und an dem Punkt haben die Kommunisten dann die Macht ergriffen. Die hatten sich vorher also nicht dazu bitten lassen. Die sollten auch an dieser Ersten Reichsrepublik beteiligt werden, also in dieser zweiten Phase der Republik quasi. Ne? Aber wollten das nicht, weil sie ja auch berechtigterweise gesagt haben, also die Zeit ist nicht reif für eine Räterepublik hier, das kann man nicht halten und kriegen wir nicht hin. Und dann haben sie aber trotzdem den Entschluss gefasst, wir machen jetzt mit, aber nur unter der Bedingung, dass wir die Führung übernehmen und das ganze Ding nach unseren Vorstellungen gestalten. Ne? Ja? Und diese Vorstellungen, die waren ganz klar, also bolschewistisch von Moskau aus geprägt. Da waren eben auch Leute aus Moskau hingeschickt worden und von der Berliner Zentrale, die das in die Hand nehmen sollten. Und die Kommunisten, die haben sich dann aber auch nicht halten können, weil die etliche sehr unpopuläre Entscheidungen getroffen haben, Befehle ausgegeben haben, teilweise sehr brutal und radikal vorgehen wollten. Und dann hat es quasi einen unblutigen Gegenputsch gegeben gegen die Kommunisten. Und dann hat Toller mit anderen Leuten wieder die Regierungsgewalt übernommen, aber schon unter den Umständen, dass die Stadt schon angegriffen wurde von Freikorps und von Reichswehrtruppen. Und die Reichswehrtruppen und Freikorps, die sind ja dann am 1. Mai, am Kampftag der Arbeiterklasse, in München einmarschiert und haben ein entsetzliches Massaker da angerichtet. Also die offiziellen Zahlen heute, was man nachweisen kann, sind mindestens 650 Tote, die da produziert worden sind. Wahrscheinlich sind es 1200 oder sogar noch wesentlich mehr gewesen, weil viele Leute sich einen anderen Todesschein haben ausstellen lassen, damit sie nicht in den Zug der Verfolgung gerieten. München hat damals ungefähr 600.000 Einwohner gehabt und ich habe zu meiner Überraschung, das ist ein bayerisches Geschichtsportal, kann man selber im Internet nachgucken, habe zu meiner Überraschung gelesen, dass von diesen 600.000 Einwohnern ungefähr 100.000 gefangen gesetzt worden sind. Jetzt mal ganz kurz was. Und zwar, ich komme aus Bayern, ja, bin aus Augsburger und ich bin in Hinning am Ammersee in die Schule gegangen, wenn man das was sagt. Und auch in der Geschichtsschreibung und so weiter, ich habe es ja selber als später miserierte Republik, warum das mitgekriegt, wo dieses Freistaat überhaupt kommt, aber das wird in Bayern in der Schule, ich weiß nicht, ob es heutzutage gelehrt wird. Also 98 rum war das noch nicht der Fall. Ja, es wird nicht an die große Glocke. Das kommt vielleicht. Wird in Bayern nicht an die große Glocke gehen. Wird in Bayern nicht an die große Glocke gehen. Also ich kann drei Bücher kann ich empfehlen. Das Buch von Simon Schaub über die Münchner Räterepublik, das Buch von Dr. Günter Gerstenberg über die Münchner Räterepublik und dieses Buch hier aus Österreich, aus dem Mandelbaum Verlag. Die Reiterbewegung in Österreich, wo der Simon Schaub also auch einen Artikel zu beigesteuert hat über die Münchner Reiterrepublik und vor allen Dingen, wo in dem Buch also von verschiedenen Autoren und Autorinnen der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Aufstandsbewegungen und Reiterrepublik versuchen hergestellt wird im süddeutschen Raum. Ja. Finde ich ein ganz wichtiges Buch. Ja, ich finde es auch absolut interessant. Schade, dass das halt da im Unterricht so unter den Teppich gekehrt wurde. Also ich meine, kein Mensch weiß zum Beispiel, dass 1.500 Wiener Arbeiter nach Ungarn marschiert sind, um die ungarische Räterepublik dort zu unterstützen und dass sie alle massakriert worden sind. Die ungarische Räterepublik, die ist sozusagen also zwischen die Mühlsteine der Bolschewisten und der Alliierten geraten. Die Alliierten, die haben nämlich da also auch noch durchaus nach Kriegsende weiter ein Spielchen getrieben. Und diese 1.500 Arbeiter, die da hinmarschiert sind, die sind restlos massakriert worden, ich glaube von der bulgarischen Armee. Oder was wohl die rumänische, ich verwechsel die beiden. Ja, und um jetzt wieder auf den Traven zurückzukommen und auf den Red Maro zurückzukommen, der war natürlich in seiner Funktion da bekannt und höchst gefährdet. Und hätte durchaus einer der Leute sein können, die an die Wand gestellt wurden. Und er ist dann nach eigenem Bekunden am 1. Mai verhaftet worden und wurde vor ein Standgericht gestellt, um das Ganze jetzt mal abzukürzen, wurde vor ein Standgericht gestellt und als vorletzter Delinquent stand er da und der Vorletzte, der hat sich dann gewehrt und es hätte also ein Gerangel gegeben und in diesem Gerangel sei ihm die Flucht gelungen unter Wegschauen von zwei Reichswehrsoldaten. Bei denen er sich im Zielbrenner dann noch dafür bedankt, dass sie ihn haben entkommen lassen. So, später. Also vor 100 Jahren, heute vor 100 Jahren, war Red Marut auf der Flucht. Und diese Flucht, die hat ihn wahrscheinlich nach Wien, da gibt es also gewisse Belege im Trafenarchiv, nach Wien gebracht, wahrscheinlich nach Zürich, nach Prag und mit Sicherheit nach Köln. Und in die Eifel. In die Eifel nach Simonskall. Das ist ein ganz kleines Kaff in der Nähe vom Hürtgenwald. Den Hürtgenwald, den werdet ihr vielleicht noch kennen, so aus den schweren Gefechten am Ende des Zweiten Weltkrieges. Und da am Hürtgenwald ist dieses Simonskall, ein ganz kleines Dorf. Und da hatte die Gruppe progressiver rheinischer Künstler eine Künstlerkommune. Und diese Künstlerkommune, der gehörte auch F.W. Seiwert an, Franz Wilhelm Seiwert. Und nach eigenem Bekunden sei Seiwert sein bester Freund gewesen. Seiwert hatte sich, das ist teilweise nicht genau belegbar, aber halt, er hatte sich auch vorher schon am Ziegelbrenner beteiligt und auf jeden Fall von da an hat er sich mit Grafiken und Texten am Ziegelbrenner beteiligt. Der Ziegelbrenner ist noch bis 1921 im Untergrund rausgekommen und man muss sich vor Augen halten, was das für eine Zeit gewesen ist. Es ist eine Zeit gewesen, wo es also verschiedene Kämpfe gegeben hat und auch vor allen Dingen den Kapp-Lüttwitz-Putsch gegeben hat, wo es also rechtsnationale Kräfte gegeben hat, die restaurative Kräfte gegeben hat, die das Kaiserreich wiederherstellen wollten oder auf jeden Fall eine Militärdiktatur gegen jegliche republikanische und revolutionäre Bestrebungen. Friedrich Ebert, muss man traurigerweise sagen, hat mit diesen Leuten paktiert. Der hat mit der OHL, mit der Obersten Heeresleitung, paktiert. Noske natürlich ganz besonders. Noske hat sich ja damit hervorgetan, dass er gesagt hat, einer muss der Bluthund sein und dann in den verschiedensten Stellen Deutschlands die Arbeiter zusammenschießen, wie es die Arbeiterräte. Und Ebert hat sich sogar damit einverstanden erklärt, für das Militär den Diktator zu machen. Und Noske hat sich insbesondere damit hervorgetan, dass er einen Schießbefehl herausgegeben hat, dass jeder, der mit einer Waffe in der Hand angetroffen wird, sofort an Ort und Stelle erschossen werden kann. Red Marut ist es dann mit Hilfe dieser Künstlergruppe und wahrscheinlich Genossen aus dem anarcho-syndikalistischen Bereich gelungen, ins Ausland zu kommen mit Papieren, die ihm geliehen worden sind. Und er war dann in Holland und ist in Amsterdam gewesen. Und von da aus hat er es irgendwie geschafft, nach England rüberzukommen. Er hat auch einen Versuch gemacht, in die USA auszuwandern, zusammen mit Irene Mermet. Irene Mermet ist alleine losgefahren und die ist reingelassen worden. Und Traven ist auf dem Schiff bis nach Kanada gekommen. Und in Kanada hat man seine Papiere nicht in Ordnung gefunden und hat ihn wieder zurück nach England geschickt. So, jetzt wäre es vielleicht an der Zeit, dass ich mal ein paar Bilder zeige. Da muss ich mich für hinsetzen. Also was ihr hier seht, ist wurde ja sehr viel darüber spekuliert, wer Traven ist. Und der Dr. Jan-Christoph Hausschild von der Ruhr-Uni Bochum, früher Heinrich-Hahn-Institut Düsseldorf, der meint herausgefunden zu haben, dass B. Traven der Metallarbeiter Otto Feige aus Schwiebus im heutigen Polen ist. Swiebochzin heißt es jetzt. Und dieser Otto Feige, der war unter anderem in Magdeburg schon als in mehrere Institutionen gewählter Gewerkschaftsfunktionär. Und hier ist eine Anzeige, die ihr gerade da oben seht, vom Donnerstag, den 5. Oktober 1905, wo ein Vortrag des Genossen Feige Magdeburg über Sozialismus und Anarchismus stattfindet. Und dieser Genosse Feige, der ist dann nach einiger Zeit in Magdeburg im Ruhrgebiet gelandet und ist hier Funktionär der Metallarbeitergewerkschaft geworden und Funktionär, Sekretär und hat gleich mit Kulturarbeit angefangen. Er hat literarische Lesungen organisiert und hat Theatervorstellungen organisiert. Und seinen Weg, so ab 1906, kann man nicht mehr so richtig nachverfolgen. Es gibt jetzt Leute auf Schalke, die seht ihr jetzt hier gerade, es sind Leute, die in diesem Haus wohnen und so begeistert waren, dass also dieser Otto Feige B. Traven gewesen sei, dass sie gleich an ihrem Haus eine Gedenktafel angebracht haben. Wie ihr seht, die freuen sich unheimlich darüber. Und das ist das Haus. Ich weiß jetzt leider den Straßennamen nicht, weil ich habe mir das aus dem Internet gefischt. Ja, also in diesem Haus hat Otto Feige gewohnt. Aber ob jetzt Otto Feige tatsächlich Fred Marut ist, das sei mal dahingestellt. Fred Marut ist, wie gesagt, 1907 an der Bühne in Essen aufgetaucht. Und es gibt also durchaus einige berechtigte Zweifel daran, dass Otto Feige gleich Fred Marut ist. Herr Hauschild, der würde das jetzt vehement bestreiten. Der würde jetzt sagen, das ist alles wissenschaftlich vollkommen wasserdicht und nachgewiesen. Derselben Meinung ist der Direktor vom Düsseldorfer Theaterarchiv. Und es gibt aber einige Travenwissenschaftler, Travenologen nennen die sich, ja. Also die Travenologen, die sich seit Jahrzehnten mit dieser Thematik beschäftigen, wer war es denn nun wirklich? Und die gewisse Haken sehen in der Begründung von Dr. Hauschild. Und es ist dieses Jahr ein neues Buch rausgekommen im Alibri Verlag. Der Feuerstuhl, in dem es verschiedene Aufsätze über B. Traven gibt. Und da ist unter anderem ein Aufsatz drin vom Journalisten Frank Nochthausen, der erste Vorsitzende der Internationalen B. Traven Gesellschaft war und der auch seine Abschlussarbeit über Traven geschrieben hat. Und in diesem Aufsatz wird begründet, bezweifelt, warum die Theorie von oder die Hypothese von Hauschild nicht wasserdicht ist. Ich könnte dem jetzt noch ein paar Punkte hinzufügen, aber das wäre jetzt einfach zu speziell. Ich habe also auch noch meine Zweifel daran, aber ich wäre jetzt auch nicht unglücklich darüber, wenn es tatsächlich Otto Feige gewesen wäre, weil das eine sehr respektable Karriere gewesen wäre, vom einfachen Metallarbeiter zum weltbekannten Schriftsteller. Und das würde ich durchaus sehr sympathisch finden. Und natürlich, also Hauschild sagt, Feige hat diese Theatervorstellung organisiert, ne, und es hat eine gewisse Plausibilität, dass dann einer unter dem Künstlernamen Red Marut auftaucht, ein Schauspieler ist, der vorher Otto Feige war. Ja. Aber es gibt jetzt aus der Familie von Traven, also von der Tochter und von ihrem Ehemann, den Ansatz, dass B. Traven in Wirklichkeit Maurice Rathenau gewesen sei. Ein Halbbruder des erschossenen Reichskanzlers Walter Rathenau. Und das führen sie darauf zurück, dass Esperanza López Mateos, das war die Frau, die Travens Sachen in Spanisch übersetzt hat und längere Zeit seine Agentin war, bevor sie sich nach einem schweren Unfall in Bergen erschossen hat, kurz vor ihrem Tod einen Freund, einen bekannten Filmmann in Mexiko, gesagt hat, Traven habe ihr gesagt, er heißt in Wirklichkeit Maurice Rathenau. Die Geschichte ist einigermaßen plausibel, aber ob Traven jetzt der guten Frau da einen Bären aufgebunden hat oder nicht, das steht auf dem anderen Blatt. Ne? Und man kann jetzt einige Dinge heranziehen, die dafür sprechen, dass es sein könnte, ja, aber einen richtigen Beweis gibt es da bisher noch nicht. Ich muss sagen, ich bin da selber auch ein bisschen skeptisch. Mir wäre es ja durchaus lieber, wenn es der Otto Feige wäre. Ja, das ist nämlich Otto Feige hier. Ein Jugendbildnis. Jetzt könnt ihr euch vielleicht mal die Gesichtszüge merken und dann versuchen, etwas zu vergleichen mit den Gesichtszügen von B. Traven, die ihr gleich sehen werdet. Das ist ein Konformantenfoto. Also man sieht schon ein etwas energischer junger Mann, der ist bei seinen Großeltern aufgewachsen, wollte sich eigentlich weiterbilden und ist dann von seinen Eltern in die Lehre gesteckt worden. Was er den Eltern übel genommen hat. Aber die Eltern, die hatten, ich weiß nicht, 5 oder 6 Kinder und es wäre ihnen nicht möglich, finanziell nicht möglich gewesen, den Jungen weiter ausbilden zu lassen. Jetzt hat 1977 ein englischer Journalist, William Wyatt, in den Polizeiakten nochmal nachgeguckt in England, weil Traven da verhaftet worden ist und ist darauf gestoßen, dass Red Marwood sich in dieser Haft, diese beiden Fotos hier sind die Fotos aus der Haft, als Otto Feige bezeichnet hat. Und dieser Spur ist er nachgegangen mit seinem Filmteam, hat einen Film darüber gemacht und hat 1984 auch ein Buch darüber geschrieben. Und diese Spur, die hat dann Dr. Hauschild weiter verfolgt und hat einen dicken Wälzer drüber geschrieben, 800, 900 Seiten, die unbekannten Jahre. Was jetzt im Moment so die Lufthoheit hat und weithin als wissenschaftliche Tatsache angenommen und geglaubt wird. Und hier der Wyatt, der hat also, wie ihr seht, hier und hier Vergleiche der Physiognomie angestellt zwischen Fotos von Otto Feige und dem späteren B. Traven oder Red Marwood. Why won't the buffs face the facts? Das dürfte ein Foto sein. Ich habe da leider keine Jahreszahl zu, aber ich würde mal sagen, der junge Mann, der auf diesem Foto ist, der dürfte so zwischen 23 und 30 sein, würde ich mal schätzen, ne? Ich weiß nicht, wie ihr es einschätzt. Und das dürfte also unser Red Marwood aus München sein. Und aus der Theaterkarriere. Und das ist er ganz eindeutig. Also da kann man ihn ganz eindeutig als den späteren B. Traven, von dem es Fotos gibt, wiedererkennen. Das ist nochmal ein Foto, da ist er wohl schon etwas älter, aber auch noch relativ jung. Ich würde mal sagen 30, 35 oder so. Das durfte dann schon unser Erfolgsautor sein. Oder jedenfalls kurz davor. Das ist Malu Montes de Oca Luján de Heimann. Das ist die Stieftochter von Beethoven im Beethoven-Archiv, in dem, wie ihr seht, hier unheimliche Karteikästen stehen mit einer Unmenge von Material, was bis zum heutigen Tag noch nicht richtig durchforstet ist. Mit Malu bin ich jetzt diese 2.500 Kilometer in Deutschland unterwegs gewesen. Wir waren zuerst in Berlin, in der Beethoven-Oberschule, die uns einen wunderbaren Empfang da gemacht hat und sich sehr viel Mühe gegeben hat. Es war wirklich ein toller Nachmittag da. Die Schüler, die haben viel über Beethoven gearbeitet und haben sogar Kunstwerke angefertigt. Also nicht jetzt speziell für den Tag, sondern die waren schon da. Die haben zum Beispiel so eine große Plastik gefertigt mit einem Künstlerpaar zusammen. Und die steht vor der Stadtbibliothek in Spandau-Falkenhagen. Sie haben noch ein paar Sachen mehr gemacht. Es gibt auch noch so ein Metallgestell, wo Jorike dran steht, also das Totenschiff. Und von da aus sind wir dann nach München weitergefahren und haben am 2. Mai an der Clemensstraße 84 eine von mir entworfene Gedenktafel angebracht für Redmarud Beethoven. Und am Abend eine Veranstaltung in der Seidelvilla im Zenzel-Mühsam-Saal gemacht, wo besagter Dr. Gerstenberg gesprochen hat und Dr. Peter Seifert. Und ich habe einige Sachen vorgetragen und gelesen. Das war ein rundherum gelungener Tag und Abend. Das ist leider jetzt eine schlechte Auflösung, tut mir leid. Sehr verpixelt, was auch nicht, wie die jetzt hereingeraten ist. Das ist eine Grafik von F.W. Seiwert, Franz Wilhelm Seiwert, von diesem Freund, von dem ich hier euch eben erzählt habe, aus der Gruppe Progressiver Rheinischer Künstler, der zu den Expressionisten gehört hat. In dieser Gruppe Progressiver Rheinischer Künstler sind auch so Leute wie Gerd Arns drin gewesen. Gerd Arns sagt euch vielleicht zuerst auf den ersten Hieb nichts, aber das ist der Mensch, der diese ganzen Piktogramme entworfen hat. Also wenn man auf den Lokus geht, dass er so Männchen und so Weibchen drauf, ne? Und solche Sachen hat der Gerd Arns entworfen. Ich weiß nicht, ob er der allererste gewesen ist, aber auf ihn geht es zurück und er hat da eine Menge toller Sachen mitgemacht und hat auch politische, kulturkritische Sachen da gemacht. Hörle ist noch ein bekannter Name, der auch in der Gruppe drin war. Und wenn ihr mal nach Köln kommt, da geht ins Ludwig-Museum. Da im Ludwig-Museum, da gibt es einen Raum, in dem die Gruppe Progressiver Rheinischer Künstler ausgestellt ist. Das ist dieser besagte Ziegelbrenner. Man kann hier schon an den Titeln sehen, worum es da geht. Es war etwa so ein Format, ziegelrotes Papier, hier etwas ausgeblichen. Wessen Pseudonym ist der Matthias Claudius? Bitte? Wessen Pseudonym ist der Matthias Claudius? Es ist ja kein Plan von Matthias Claudius. Der war zu einem Zeitpunkt tot. Ja, aber das kann ja trotzdem ein Text von Matthias Claudius sein. Matthias Claudius schreibt über die Altdeutschen und ihren neuen Salas. Das würde mich doch sehr wundern. Wir lagen ja 400 Jahre oder so zwischen, oder? Ach, da unten, die Altdeutschen. Ja, da oben auch. Ja, oben, der erste ist auch. Na, es ist leider Krieg, das ist ein Allerweltsatz. Also den, ja, aber da unten, da hast du natürlich recht, die Altdeutschen mit dem neuen Salas. Ein weiteres Pseudonym. Da hast du natürlich recht. Tja. Ziegeln aus dem Brennofen. Da kann man jetzt noch anbringen, der Vater von Otto Feige, der ist in Brennereien, in Ziegelbrennereien tätig gewesen. Das ist also ein weiteres Indiz, dass es eventuell Otto Feige sein könnte. So. Und das war hier der 9. November 1918, ne? Also genau diese Tage der Revolution. Es dämmert der Tag, Sturm naht. Und vom Tag der Revolution an, da hat er natürlich also sehr viel freier schreiben können. Und das erste Heft, was nach der Revolution rausgekommen ist, ist ein Heft gewesen mit allen Artikeln, die ihm die Zensur verboten hat. Und hier ist ein Aufsatz von Percy Bysshe Shelley drin, die Menschenrechte. Percy Bysshe Shelley sagt wahrscheinlich auch wenigen von euch was. Aber das war der, was er vielleicht mehr sagt, das ist Frankenstein. Die Frau von Percy Bysshe Shelley, die hat den Frankenstein geschrieben, Mary Shelley. Und Mary Shelley war eine Tochter von William Godwin, einem englischen politischen Philosophen, und Mary Wollstonecraft, einer der ersten Frauenrechtlerinnen. Ja, das sind so Vorläuferfiguren des Anarchismus. Ja, sehr klein. Aber hier sind so mal einige Gesichtszüge von Betraven nebeneinander gesetzt, kommen aber gleich noch bessere Bilder. Ja, das ist die Shipping List von Liverpool. Und da unten das rot unterstrichene hier, da seht ihr den Namen Red Maud eingetragen. Und das ist sein Ticket nach Kanada. Ne? Hier oben steht Red Marwood, Declaration of Passenger to Canada. Also das ist alles sehr gut belegt. Und schließlich war das hier der Wobbly, die Bombepflücker, der erste Roman von Betraven, der 1925 in Deutschland erschien, bei der neu gegründeten Büchergilde Gutenberg. Und der Wobbly, ein Wobbly ist ein US-amerikanischer Anarchosyndikalist. Diese US-amerikanischen Anarchosyndikalisten, die haben sowohl an der Mexikanischen Revolution von 1910 bis 1920 teilgenommen, wie auch nach der Revolution waren sie aktiv im Ölhafen von Tampico und haben ein Büro in Tampico gehabt, da wo Trafen 1904, also Red Marut 1924 angekommen ist. Und Irene Mermet, die ist zwar in die USA eingereist, aber die ist wohl auch mal eine Zeit lang nach Mexiko rübergefahren, bis es ihr da zu langweilig wurde, weil Trafen dauernd unterwegs gewesen ist und sich da im Urwald von Chiapas rumgetrieben hat und sie dann Däumchen drehend und Manuskripte abschreibend zu Hause sitzen durfte. Und dieses Buch, der Wobbly bzw. die Baumwollpflücker, wie später umgenannt worden ist, ist zuerst ausgerechnet im Vorwärts abgedruckt worden, also in der sozialdemokratischen zentralen Zeitschrift. Und da ist der Lektor der Büchergilde Gutenberg, Ernst Preznang, ich spreche es immer falsch aus, Preznang, oder er hat einen kompliziert geschriebenen Namen vorne. Der ist auf ihn aufmerksam geworden, hat ihn angeschrieben und hat ihn gefragt, also ob er sich vorstellen könnte, das als Buch in der Büchergilde Gutenberg rauszubringen. Und dann ist es da rausgekommen und ist sofort also ein Riesenerfolg geworden und sind zigtausende von diesen Büchern verkauft worden. Und zum Beispiel Ernst Busch hat sich davon auch inspirieren lassen. Er hat aus dem Roman Die Baumwollpflücker das Lied der Baumwollpflücker vertont. Das ist eine alte Schellack-Platte hier. ...1931, kurz vor Toreschluss. Das ist ein Stück Manuskript aus den Baumwollpflückern, also Originalschrift von Traven. Ich kann es jetzt hier vielleicht ja noch mal ein bisschen mehr vergrößern, damit man die Schrift mehr sieht. Hat eigentlich relativ klar geschrieben. Ne? Und an der Schrift kann man auch sehr gut identifizieren, dass er Red Marut war, ne? Weil es ist die Schrift von Red Marut. Aber es lag natürlich diesen ganzen Travenforschern und Travenhinterherjägern, lag dieses Manuskript nicht vor. Das hatte bloß die Bibergilde Gutenberg. Und das zweite Erfolgsbuch von ihm ist dann das Totenschiff gewesen. Hier in der deutschen Verfilmung mit Horst Buchholz und Mario Adorf. Und das ist auch ein Kultfilm, in Schwarz-Weiß gedreht, den kann man sich durchaus heute noch mit Gewinn und Genuss ansehen. Und Traven hat also auch so ein bisschen am Drehbuch damit gemischt, ne, von Ferne. Und zur Deutschland-Premiere ist er sogar mit seiner Frau, mit der Maria Elena Luchan, nach Deutschland gereist und ist hier inkognito als Hal Crows, als Beauftragter von Traven aufgetreten. Aber alle haben natürlich geahnt, er ist es selbst. Er war aber schon ein sehr alter Mann und sehr gebrechlich, hat ein Hörgerät gehabt und so. Gibt es auch Fotos von. Ja, so sah er aus, als er in Mexiko ankam. Am Trafen Torsvan, hat er sich da genannt. Angeblich Schwede, schwedischer Ingenieur. Und das ist am 1. Mai 1926 ausgestellt. Ja, also genau 5 Jahre nach seiner Verhaftung in der Münchner Räterepublik. Und das ist ein Ausweis für die Expedition nach Chiapas. Hier, Miembro ja, dieser Exploration. Also das andere kriege ich jetzt nicht zusammen. Ne? Veracruz. Jetzt bitte einmal. Und das ist er. Oh, das ist er bei der Expeditionsvorbereitung. Ja, also man sieht, was er für ein unheimliches Gepäck mitgeschleppt hat. Er hat eine komplette Kameraausrüstung und Entwicklungsausrüstung mit dabei gehabt. Und er hat damals bei seinen verschiedenen Expeditionen nach Chiapas weit über 1000 Fotos gemacht. Er ist von Tina Modotti ausgebildet worden an der Kamera. Tina Modotti ist eine ganz berühmte Fotografin. Wenn ihr die mal im Internet googelt, werdet ihr sehen, das ist eine der bekanntesten Fotografinnen der Welt. Okay, ja. Das ist ein Bild aus der großen Betrafen-Ausstellung in Mexico City im Museum für Moderne Kunst von 2016. Und die Malu, die hat mir erzählt, dass diese Ausstellung unglaubliche 600.000 Besucher gehabt hat, innerhalb von 4 Monaten. Ich fürchte, wenn wir die Ausstellung nach Deutschland kriegen, dann müssen wir uns verdammt anstrengen, also vielleicht auf 10% der Zahl zu kommen, keine Ahnung. Man wird sehen, wir versuchen es nach wie vor, wir haben es letztes Jahr schon versucht, die Ausstellung für dieses Jahr hinzukriegen, aber das war in der Kürze der Zeit nicht möglich, weil die ganzen großen Häuser, die planen 2, 3, 5 Jahre im Voraus. Und ich habe zwar alles getan, was irgendwie möglich war, um irgendwo noch eine Lücke zu erwischen, aber wir haben im Willy-Brandt-Haus verhandelt in Berlin, weil da haben wir auch vor 10 Jahren, 40. Todestag von Traven, eine lange Nacht des Betraven gemacht, von der Internationalen Betraven-Gesellschaft. Aber es war nicht zu machen. Vielleicht kommt sie nächstes Jahr in die Akademie der Künste an den Pariser Platz, am Brandenburger Tor. Aber es kann auch durchaus sein, dass es noch 2, 3 Jahre dauert. In 2, 3 Jahren, da haben wir nämlich 2024 das 100-jährige Jubiläum der Büchergilde Gutenberg und 2025 das 100-jährige Jubiläum des erstmaligen Auftretens des Autors Betraven. Das ist dieses Buch, das ist die Originalausgabe von der Büchergilde Gutenberg, was er über Mexiko und vor allen Dingen über Chiapas gemacht hat. Land des Frühlings, das ist die Originalausgabe, auch ein dicker Wälzer mit hunderten von Fotos drin, die er damals gemacht hat. Aber die Druckqualität, die war damals nicht so berauschend. Deswegen sind die Fotos weitgehend in dem Buch also nicht so brillant. Aber es ist durchaus sehenswert und vor allen Dingen, wenn man sich dieses Buch durchsieht, sieht man, dass Traven frühe anthropologische Studien über die Indios angestellt hat und die Kultur der Azteken und Mayas in Mexiko, was heute ganz wichtige Fotos sind, weil da gibt es gar nicht viele aus dieser Zeit. Es sind teilweise ganz brillante Fotos auch dabei, also von der Bildwirkung her, von der Komposition, aber es ist auch viel Dokumentarisches dabei, viel dokumentarisches Material, wo er einfach klick, klick, klick, so also eine Straße fotografiert hat, wie so eine Straße aussieht oder irgendeine Kirche und so weiter. Ja, nochmal so ein Expeditionsbild von ihm mit Tropenhelm. Und ja, Traven war meistens also mit Hut unterwegs. Mit so einem ungefähr. Der ist echt aus den 50er Jahren, dieser Hut hier. Oder aus den 60ern spätestens. Und bis 1969 hat Traven ja noch gelebt. Gelungene Grafik. Traven an der Schreibmaschine hinter ihm Mexiko. Das ist aus einem mexikanischen Artikel über ihn. Und das ist wahrscheinlich das meist kopierte und meist verbreitetste Foto über ihn. Das finden alle unheimlich cool, weil er da seine Zigarette zieht. Irgendwie so unbeschreiblich cool, wie Humphrey Bogart aussieht, der die Hauptrolle in seinem Film gespielt hat, Der Schatz der Sierra Madre, der mit 3 Oscars ausgezeichnet worden ist. Also auch so ein Dauerbrenner, kann man auch als DVD kriegen. Und ein Kultfilm nach wie vor, wie viele Filme mit Humphrey Bogart. Dieses Bild, das haben viele Künstler auch zur Vorlage genommen, um zum Beispiel sowas daraus zu machen. Das ist schwierig zu datieren. Ich würde da eher so auf 40 Jahre schätzen, vielleicht sogar älter. Steht irgendwo am Ufer des Meeres. Ich habe das irgendwo abgedruckt gefunden und da ist es als Bild vom Ufer der Ostsee klassifiziert worden. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn er da zum Beispiel 40 Jahre alt war, 1882 geboren, ne? Kann schwerlich am Ufer der Ostsee gewesen sein. Bestenfalls an der Nordsee noch. Das ist ein Führerschein. Das ist alles aus dem Travenarchiv, Fotografien. Die habe ich leider zum großen Teil aus dem Internet gezogen, deswegen haben wir da schlechte Auflösung. Ne, das ist der Führerschein. Was war denn das davor noch? Filiación del Permisionario. Kann jemand Spanisch? Ich krieg's jetzt gerade nicht zusammen, ne. Aber da kann man ihn ja auch sehen, sehr gut auf dem Foto. So als, ja, ich würde sagen, erfolgreichen Autor. Er ist sehr oft also mit der Fliege abgebildet, mit der unvermeidlichen Fliege, die er hatte. Und Fliege und Hut. Sehr charakteristisch für ihn. Deswegen ist es hier auch bei dem Rolo in der Graphic Novel so verarbeitet. Ne? Traven grüßt vorne mit Hut. Oder was ist das? Da rechts in der Ecke 31, ne? Oben rechts steht 34. 34. Zusatz. Ja, es könnte auch eine 4 sein, ja. Ja, oben rechts steht 34, stimmt. Ja, es ist ihm offenbar dann auch zunehmend leichter gefallen, an irgendwelche Papiere zu kommen. Was ja kein Wunder war, weil er jetzt so langsam in höheren mexikanischen Gesellschaftskreisen verkehrte durch seine Freundin Esperanza López Mateos, die ja die Schwester des späteren mexikanischen Präsidenten gewesen ist. Und ich glaube, naturalisiert worden, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ist er 1959 erst. Aber auch unter falschem Namen natürlich. Ja, das haben wir hier live auf dem Tisch liegen. Das ist ein Ausschnitt aus dem Ganzkörperfoto. Aber da kann man sehen, es muss ein Mann sein, der Spaß am Leben hat und viel lacht. Ne? Sonst hätte er diese unheimlichen Lachfalten da nicht im Gesicht. Ne? Und er hat ja auch durchaus einen sehr grimmigen Humor in seinen Büchern gehabt. Ne? Ja, Humphrey Bogart, der Schatz der Sierra Madre. Und dieser Film, der hat dann dazu geführt, dass er in USA und in englischsprachigen Ländern endlich Fuß fassen konnte und seine Romane da auch Erfolgsromane geworden sind. Er hat es vorher schon versucht und haben die sich also äußerst mäßig verkauft in den USA. Und er hat dann sogar die Auflage zurückgekauft und selber versucht, in das Volk zu bringen. Aber dann, nach diesem Film, ging es richtig los. Ne? 3 Oscars, Betrafen der Autor. Und speziell ist er am Set mit dabei gewesen, wo der Film gedreht wurde. Natürlich auch unter Pseudonym, als Hal Crows, als Beauftragter von Betrafen. Hat sich da aber auch relativ unauffällig gemacht und hat aber öfter den Regisseur beraten, wie er bestimmte Ambientes gestalten sollte oder wie der Roman zu interpretieren sei. Welche Wortwechsel oder Dialoge da bevorzugt werden sollten. Das ist seine letzte Frau, Maria Elena Luján, mit der er bis zu seinem Lebensende zusammen gewesen ist, die Mutter von Malou, von der Stieftochter. Und Malou hat eben noch eine Schwester, die ist, ich glaube, 3 Jahre älter als sie. Die lebt auch noch. Und das ist ein sehr spätes Foto von ihm. Ich weiß nicht, ob das nachkoloriert worden ist oder ob es ein seltenes Farbfoto gewesen ist. Die Kerzen im Hintergrund, die sprechen eigentlich dafür, dass es ein seltenes Farbfoto ist. Vermutlich Ende 70, Anfang 80, würde ich mal sagen. Scheint ein Polaroid zu sein. Und das ist links dieser berühmte mexikanische Filmmann, Kameramann, Figuera. Und dem hat Esperanza López Mateos diese Maurice Rathenau Story erzählt. Und der schreibt das auch, der hat ein Buch geschrieben mit seinen Memoiren und das steht in dem Buch drin. Und das ist der größte Erfolgsfilm von Trafen in Mexiko gewesen, Macario. Nach einer Geschichte, die von den Gebrüdern Grimm eigentlich stammt, der dritte Gast, und die hat er auf mexikanische Verhältnisse umgeschrieben. Da geht es darum, dass ein armer Bauer, nämlich der hier, der immer im Wald Holz sammeln muss und schwer zu schleppen hat und so, davon träumt, dass er ein einziges Mal im Leben einen Truthahn für sich alleine essen darf. Und dann holt er sich diesen Truthahn und begegnet dann so nacheinander dem lieben Gott und dem Tod und was sind denn eine dritte Person noch? Naja, und die wollen ihm also auch so ein Stück davon im Truthahn abhandeln und der lässt sich den aber nicht abnehmen. Ne? Es ist auch von der Bildgewalt her ist das ein toller Film. Aber für unseren Geschmack ist er ein bisschen schmalzig so. Ja, also in Mexiko sind die Filme halt schmalziger. Das ist ein Schnappschuss, den ich aus einem der wenigen Filmschnipsel, die es übertragen gibt, rausgeschossen hat, weil es gibt halt kaum ein Foto, wo er mal lacht drauf. Und deswegen fand ich, das sollte man mal gesehen haben. Titelbild von einer mexikanischen Zeitschrift, La Revista, mit der Trabengeschichte drauf. Aber das wird nach seinem Tod sein, nehme ich an. Kein Datum. Na. Ja, und ganz unten hier links, da steht 4. März 1969. Am 26. März 1969 ist Traven gestorben. Und er hat an diesem 4. März geschrieben, diese Welt mit all ihren Wirrungen, Unzulänglichkeiten, Enttäuschungen, Leiden, Problemen, unwillkommenen Ereignissen, gelegentlichen Hagelschlägen, ist trotz alledem immer noch zu schön, sie zu verlassen, selbst wenn du krank bist, des Lebens müde oder anscheinend kurz vor einem hoffnungslosen Ende stehst. Halt durch, kämpf weiter, gib nicht auf, spuck dem Tod ins Gesicht und nimm den anderen Weg. Die Sonne steht immer noch am Himmel, von Sternen umgeben. Also er hat bis zuletzt noch Hoffnung gehabt, aber er hat Prostatakrebs gehabt und ist daran gestorben. Und seine Asche ist nach seinem Wunsch über den Dschungel von Chiapas verstreut worden.